and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens, I will pour out in those days of my spirit, and it shall, and it, and they shall prophesy. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at this very place, he talks about prophecy. Joel 3, Vers 1. Wenn ihr diese Stelle seht, kennt ihr das um Prophezeiung? Geht. You see, it talks about prophecy. Es geht um Prophezeiung. We have to know that the prophecy of the old is different from the prophecy of now. Die Prophezeiung des Alten ist anders als die Prophezeiung des Neuen. A lot want to miss it today. Viele wollen es aber vermischen. And they see the prophecy of the old as the prophecy of now. Und sehen die Prophezeiung vom Alten als die Prophezeiung des Neuen. There was the prophecy of the old. Es gab die Prophezeiung des but Neuen. Now we des have Alten. The prophecy of Christ. Aber jetzt haben wir die Prophezeiung von Christus. That is what he did for us. Es geht um das, was er für uns getan you hat. You see, the old prophecy was about you. Die alte Prophezeiung, da ging es um dich. It was about the people. Gegen die Menschen. But today's prophecy is about Christ. Aber die heutige Prophezeiung, da geht es um Christus. Praise the Lord. Yeah. It's not about what you are going to become in future. Es geht nicht mehr um das, was du in der Zukunft werden wirst. You are already what you are going to become. Sondern du bist schon das, was du werden wirst. I don't know if somebody can understand it. You see, you already have Christ. Du hast Christus schon. You see, you are already loaded with du bist him. Schon gefüllt. Praise the Lord. Yeah. We have to know that there is difference between the old prophecy and the new prophecy. Wir müssen wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der alten Prophezeiung und der neuen. You know, the Pharisees, they were after the old prophecy. Den Pharisäern ging es um die alte. They were after the old prophecy. Ihnen ging es um die alte. Jesus called them evil generation. Jesus hat sie eine ein böses Geschlecht genannt. He said they seek signs and wonders. You see the old prophecy. Die alte Prophezeiung. It's always signs and wonders. That's what religious people are seeking das today. Das, wonach religiöse they seek miracles. Sie suchen nach Wundern. I'm already a miracle. Aber ich bin schon ein Wunder. Praise the Lord. Halleluja. Christ is bigger than everything. Christus ist größer als alles andere. Matthäus 12. Praise the Lord. Halleluja. Look at Matthew 12. Amen. Amen. From verse 38. Then certain of the scribes and Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. They want to see vision, they want to see things before they can believe. Sie wollen Zeichen und Wunder sehen. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after signs, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonah. Matthäus 12, 38. Da antwortete etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. You know, there is no sign, you know, telling you your bank account, telling you your name, what happened to your mother, your father's name, telling you everything about yourself. It's telling you about Christ. Es geht nicht mehr darum, Menschen ihren ganzen Lebenslauf weiß zu sagen, sondern es geht darum, Jesus Christus zu offenbaren. You know, people go to native doctor because of themselves. Leute gehen zu Satanisten oder Wahrsagern wegen sich selbst. You see, so that they can see what they are. It's all about them. Weil es um sie selbst geht. So also the Christian world. Genau wie die christliche Welt. You see, they go to pastor for themselves. Für ihre eigenen Begierden. But Christ's kingdom is after Christ. Aber das Königreich von Christus ist hinter Christus her. Somebody's understanding me. Praise the Lord. Halleluja. You see, Christ's kingdom is after Christ. Das Königreich von Christus ist hinter Christus her. Hinter dem, was er für mich getan hat. What he achieved for me. Was er für mich erreicht hat. I'm already victorious. Ich bin schon erfolgreich. That's what Jesus is saying. Das ist das, was Jesus hier erklärt. erklärt. He said, for as Jonah, he said, and verse 39. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Jonah was even revealed. Tales of Jonah was referring to Christ. Die Dinge von Jonah haben immer auf Christus verwiesen. You see, it was about Christ. Es ging um Christus. You see, look at it. He said, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the whales of belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. He says, so let me, that is the prophecy right now. Ich bin die Einzelprophezeiung. He is the prayer, is no longer about vision. Es geht nicht mehr um Vision. Just seek somebody to tell you about what will the future. You know, people they're seeking to know future. Leute, I already know Zukunft future. Geweissert Christ haben. Sie wollen wissen, was in der Zukunft passiert, aber Christus ist meine Zukunft. Praise the Lord. Hallelujah. The man of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonah is here. You know, Jonah, you know, they repented when they heard what Jonah said. Sie haben Buße getan, als sie gehört haben, was Jonah gesagt hat. But today, how many people are repenting when they hear tun Buße, wenn sie von Christus hören? They are not hungry of Christ. Sie sind nicht hungrig nach Christus. They are just hungry of miracles. Sie sind einfach nur hungrig they are hungry about themselves. Nach Hilfe, nach It's all about Gesetz. What they can achieve. Sondern es geht ihnen was they can get wealth and achieve things. Erfolg und Dinge empfangen. It doesn't matter how they get it. Egal wie. All that matters is that I have it. Hauptsache, man bekommt es. Praise the Lord. Halleluja. The way you get it is more important than getting it. Die Art und Weise, wie du es bekommst, ist wichtiger, als es zu bekommen. It's not what you get, it's how did you get it. Es ist nicht, es geht nicht um das, was du bekommst, sondern wie hast du es bekommen. Praise the Lord. Halleluja. He said they will. You see, those people. They are going to condemn you. They are going to judge you on that day. On that day, because the head of Jonah, that is just flesh. The head of Jonah. Die Leute haben von Jonah gehört. And they repented. Und haben Buße getan. They are not there. You are hearing hier, of the Son of God. Vom Sohn Gottes. There is no repentance. Und es gibt keine Buße. All the messages that you see, the words that you keep on preaching to the people, and they refuse to listen. He's going to judge them on that day. Die Worte, die du zu diesen Menschen sagst, und sie weigern sich, es zu hören, es wird gegen sie gerichtet werden. You see, those who speak to your parents, to your friends, Freunde, see, Eltern, that, Geschwister. That this is what, this is the truth. Ist das die that Wahrheit, you are revealing to them, die is du going to judge them on that day. Über sie richten. Praise the Lord. Halleluja. He said, greater than Jonah is here. Ein größerer als Jesus Jonah is greater than Jonah. Hier ist größer als if Jonah. They can repent, when the head of Jonah, wenn sie Buße people tun, of today, they are supposed to repent. Weil sie von Jonah gehört haben, sollten die Leute Buße tun, wenn sie von then they now talk about the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. The message that is being preached here. Die Botschaft, die geprägt wird. I know what it is. Ich weiß, was es where it's coming from. Where it's kommt. And you know, he said, greater than Jesus. Greater than Solomon is here. Hier ist jemand, der größer als Salomon Jesus ist. Is greater than Solomon. Jesus ist größer als Salomon. You see, Jesus is greater than Paul. Jesus ist größer als der Papst. You see, how many people are here right now? Viele Leute sind aber hier. His Pope is here today. This street will be covered. Wer diese Straße abgesperrt. The greater than Pope is here. There's nobody want to listen. Niemand will zuhören. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, Jesus is greater than Solomon. Jesus ist größer als Salomon. But nobody want to listen to him. Aber niemand will ihm zuhören. How many disciples? Just 12. Wie viele Jünger gab es? 12. A lot run away. Viele sind weggerannt. The queen of the south, that is that woman, what is her name? Sheba. Bathsheba, thank you, thank you. Queen Sheba. Queen Sheba, thank you. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. She heard of Solomon. Salomo gehört und ist von weit her hergereist. You know how many people have said they cannot come because it's too far. Wisst ihr, wie viele Leute gesagt haben, dass sie nicht hierher kommen? Yeah, it's too far. No, it's too not for this queen. Für diese Königin. No, it was so far away. So weit weg war. That she went there. Hat sie alles mitgenommen und ist einfach dahin gereist. Greater than Solomon is here. Aber Jesus sagt, es gibt jemanden, der größer ist als Salomo. Oh, wie viele Leute wollen zuhören? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's no longer about the prophecy of the old. Es geht nicht mehr um die Prophezeiung des Alten. It is now about Christ. Es geht um Christus. Amen. Amen. There's a place I could have liked us to go to, but we will not go there today. Daniel 1:1 to the end. Please read it. Daniel 1:1 bis zum Ende. Liest euch das bitte zu Hause durch. Daniel 1:1. Daniel 1:1 bis zum Ende. You know, sometimes, you know, it's not, let me just leave it. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 7, let me see the time. Okay. Matthew 7. He said, we shall know them by their fruit. Durch ihre Frucht werden wir sie erkennen. You see, we are going to know them by their fruit. Because sometimes even when they are praying, they learn, you know, it is same, it will look like the truth. Manchmal, wenn sie beten, sieht es aus wie die Wahrheit. When they are talking, there are things that they imitate, that is like the truth. Es gibt Dinge, die sie imitieren und sieht aus wie die Wahrheit. You see, but Jesus, he said, by their fruit. Aber Jesus sagt, durch ihre Frucht werden wir sie erkennen. By their fruit. Durch ihre Frucht. And we are to know the fruit. Wir sollten die Frucht erkennen. Galatians 5:22-23. Galater 5. Told us the truth. 22 und 23. The fruit, sorry, the fruit. Zeig uns die Frucht. He said the fruit of the spirit. Die Frucht des Geistes. God kind of love. Gottes Liebe. God kind of joy. Gottes God kind of Freude. Peace. Gottes God Liebe. Kind of goodness. Gottes God kind of mercy. You Gottes see? Barmherzigkeit. It's all this God kind of. You see, it's not the mercy of this world. Nicht die Barmherzigkeit dieser you see, it's Welt. Not where people, when men of this world, they are praising you. Ich will Menschen dieser Welt dich feiern. I don't want anybody to praise. Ich will nicht, Menschen mich feiern. Praise the Lord. Halleluja. And that's why it doesn't bother me if they never praise me. Deswegen ist es mir egal, wenn sie mich nicht feiern. But I want you to praise Jesus. Weil ich will, dass du Jesus feierst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Don't tell me I am good. Sag mir nicht, dass ich gut bin. Don't tell me I am next. Und dass ich freundlich bin. You see, it is Christ that is good. Sondern Christus ist gut. He is the one that is next. Er ist derjenige, der freundlich praise ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You see, you know, if we do not know the fruit. Wenn wir die Frucht nicht erkennen. You see, the fruit, it will bother you when people want to you see, Satan will want to condemn you. Wenn der Teufel uns durch Menschen verurteilen will. You see, we want to condemn you. You know, the slightest thing, you say, look at what you have done. You call yourself a child of God. Wird der Teufel versuchen, uns anzuklagen und zu sagen, guck mal, was du gemacht hast oder wie du dich verhalten hast. You see, look at how you are talking. Look at how du redest, you know, wie du reagierst. We have to look at Jesus. Also sollten auf Jesus schauen. You see, Jesus, he was not afraid of anything. Jesus hatte keine Angst. He was not afraid to speak the truth. Hatte keine Angst, die Wahrheit zu sprechen. You know, that man with law came with law. And Jesus replied with law. Dieser Mensch, der mit dem Gesetz versucht hat, Gott eine Frage zu stellen. Gott hat ihm mit dem Gesetz geantwortet. You know, he came nearly down. Er kam und hat sich hingesetzt. I say, good master. Er sagt, guter Meister. You know, today people will say, he's so humble. Leute würden heute sagen, er ist so it's demütig. It's not about being humble in the flesh. Aber es geht nicht um die Demut but im Fleisch. But your spirit refused to surrender. Aber was bringt dir diese can Demut im Fleisch, wenn sich this dein man was Geist humble in the nicht flesh. Demütigt? The Bible said he knelt down before Jesus. Die Bibel sagt, dieser Mensch hat sich hingekniet und hat gesagt, guter Meister. It's not about kneeling down outside. Es geht nicht darum, sich you know, in the natural people we say so humble. Zu demütigen. He's so. They just sagen, diese so nett, so diese good. Person ist freundlich. He said, what shall I do? Jesus, he knew that it was all about him. Jesus wusste, dass es diesen Menschen um what shall I do? Um seine Werke geht. To inherit the kingdom of God. Was soll ich tun, um das Königreich Gottes zu erben? Jesus came with law. Und deswegen hat Jesus ihm mit dem Gesetz geantwortet. Geh und verkaufe alles. He first of all said, I obey the commandments. Er hat erst gesagt, he said, you have obeyed all. Folge die Gesetze. So proud. Und der Mann hat gesagt, ich habe alles befolgt. Praise the Lord. Weil er so stolz war. Amen. But the fruit you talk to, if you do not know the truth. Aber wenn du die Wahrheit nicht kennst. You see, when they come, wenn sie kommen, with a lying spirit, einem Lügengeist, you can never know who is the day of the truth. Weiß nicht, ob sie von der Wahrheit sind oder vom Teufel. Yeah, but once they come, you see, test today to know them sometime. He said, if care is not taken, the saint will be deceived. Selbst wir Heiligen werden in die Irre geführt, wenn wir nicht can you get it? Uns in Acht nehmen. Because to know them today, you see, there's so much this guy that it takes the Holy Spirit because you have to be in the spirit fully. Es braucht den Heiligen Geist, to be able to understand. Um Dinge zu sehen und that's zu unterscheiden. Put on the whole armor of God. Deswegen sollen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Put on the whole armor. Die ganze Waffenrüstung. We stop here. We continue on Sunday. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen.